from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu From Downtown Folge 7. Letzte Woche haben wir die letzte Preview beendet, endlich. Die Saison steht kurz vor der Tür, quasi morgen Nacht geht's endlich los. Wir wollen diese Folge dafür nutzen, so einen kleinen Ausblick zu machen, was denn unsere Season Awards sein könnten, beziehungsweise welcher Spieler welchen Award abräumt. Nicht nur unsere Predictions, sondern auch eure. Ihr habt ganz fleißig, vielen Dank dafür, beim Gewinnspiel und beim Voting auf unserer Seite mitgemacht. Und das wollen wir natürlich heute auswerten und dann auch den Gewinner bekannt geben. Ja, genau. Auch mal noch ein herzliches Hallo von mir. Ich glaube, die Folge wird ein ganz netter Kontrast zu den Pods, die wir vorher gebracht haben. Du hast schon gesagt, vielleicht jetzt ein bisschen weniger stat-lastig, bisschen weniger nerdig in der Hinsicht, aber trotzdem bleiben wir uns, glaube ich, treu, indem wir noch ein paar Überraschungen uns ausgedacht haben. Also es gibt nicht nur die Standard-Awards sozusagen auf die Ohren heute mit MVP, DPOY, Six Man und so weiter, sondern wir haben uns auch noch ein paar Schmankerl überlegt, die wir so zwischendurch, glaube ich, mal mit reinschieben, wo man ein bisschen schmunzeln kann und wo ihr, glaube ich, auch eure eigene Meinung habt insgesamt. Aber ich glaube, wir starten erstmal mit ein paar News, ja? Genau, auch in der letzten Woche, der letzten Preseason-Woche in der NBA ist wieder einiges passiert. Leider Gottes wieder viele Verletzungen. Mein Beileid geht erstmal an alle Indiana Pacers-Fans. Gerade eben ganz frisch über den Feed von Bleacher Report kam bei mir aufs Handy, dass sowohl George Hill, CJ Watson als auch David West für eine Zeit fehlen werden. George Hill wohl wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen, genauso wie CJ Watson. David West weiß man noch nicht ganz genau, wahrscheinlich die ersten 3 Spiele. Dazu kommt noch, dass Rodney Stuckey in der Preseason nicht viel spielen konnte. Der ist auch noch fraglich für den Opener. Ja, das dazu mit dem, was ohnehin schon bei den Pacers passierte, sieht echt nicht gut aus für die ersten 2, 3 Wochen. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ein anderer gebeutelter Verein sind auf jeden Fall die Oklahoma City Thunder. Nachdem Kevin Durant jetzt seine Fuß-OP gerade hinter sich hat, sich in der Rehab befindet, ist Anthony Morrow, deren einzige... Prominenteste Free Agent Signing der Offseason. Ja, genau. Die prominente Free Agent Signing Morrow ist verletzt, und zwar für 4 Wochen. Heißt also, das, was sie sich von ihm erhofft haben, das Shooting, muss noch ein bisschen auf sich warten lassen. Zu meinem Glück ist Andrea Bargnani die ersten 3 Spiele bei den Knicks verletzt, dem traue ich nicht unbedingt hinterher. Ja, und Rondo und Lopez, Rondo hatte sich die Hand gebrochen, Brook Lopez von Brooklyn hatte wieder was am Fuß, sollen aber wohl beide beim Opener diese Woche dabei sein. Die wohl prominenteste Verletzung, beziehungsweise der prominenteste Spieler, der für die ganze Saison ausfallen wird und wahrscheinlich auch darüber hinaus, ist Steve Nash. Wir beide als Steve Nash-Fans, würde ich sagen, also vor allem in den jungen Jahren, sind da ziemlich unglücklich drüber. Ich hätte es gerne gesehen, wenn er bei den Lakers noch die ein oder andere coole Minute gespielt hätte. Das wird nun leider nichts. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir beide sind noch ein bisschen zum Basketball sozialisiert worden, als er bei Dallas war. Als er dann zu Phoenix gegangen ist mit 7 Seconds or Less, sicherlich eines der prägendsten Modelle, taktisch und auch vom Unterhaltungswert, die wir so bisher gesehen haben. Ja, sicherlich unvergesslich. Ich fand es sehr, sehr schade. Ist echt so ein bisschen Effekt gewesen wie letztes Jahr, als dann irgendwie hieß, okay, Derrick Rose ist raus. War nochmal ein bisschen was anderes, weil Derrick Rose guckst du halt unbedingt zu, wegen einfach dem Talent, was er hat und auch wegen dem Basketball. Das kann man tatsächlich, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht mehr unbedingt von Steve Nash behaupten, was man die letzten beiden oder anderthalb Jahre gesehen hat. War dann schon ja sehr verletzungsgeplagt und man hat gesehen, wie er mit sich fightet. Und es gibt da ja in Amerika jetzt auch eine ziemlich große Kontroverse. Der Satz "Keep getting them checks" fliegt da sehr viel rum, dass er halt jetzt nicht unbedingt sagt von sich aus, dass er retired, sondern bis auch wegen Cap-Issues halt wartet, bis er medically retiren muss. Das wurde ja auch über diese Grantland-Dokumentation sehr gut aufgearbeitet, The Finish Line. Vielleicht an euch nochmal, YouTube's einfach mal, ist wirklich sehr sehenswert. 4 kurze Clips, irgendwie 9 Minuten oder so. Da sieht man richtig, wie er hadert und wie es schwer ist für so Superstars, gehen zu lassen auch, ne? Ja, du hast es gesagt, also diese Finishline, die von Grantland ursprünglich mal produziert worden ist, was ich da total bemerkenswert fand, ist dieses eine Abendessen, was er mit Dirk Nowitzki hat und ich glaube dem Zeugwart oder Masseur von den Dallas Mavericks, Zeugwart, den sie beide noch ganz gut kennen aus den Zeiten, und da fragt Nash ganz offen, und das war halt das Jahr, in dem er schon die ganze Zeit draußen gesessen hat, Dirk, was meinst du denn, was soll ich denn machen? Und du siehst richtig, wie Dirk sich so eine Ehrlichkeit abbringen muss, weil er zum einen seinem Freund nicht sagen will, hey, pass mal auf, es ist vorbei, und zum anderen ihn auch nicht weiter ermutigen kann, wenn er ehrlich ist, weil er wirklich weiß, wie schlecht es ihm geht. Das ist wirklich sehr beeindruckend, und Dirk sagt halt, na, also wenn ich du wäre, ich weiß nicht, ob ich das nochmal überstehen hätte können, macht das sehr diplomatisch, aber es ist wirklich interessant zu sehen. Und ich hatte, du hast gerade den Vergleich gebracht mit Derrick Rose, ich hatte schon die Hoffnung, dass da vielleicht noch ein kleines bisschen was kommen kann, weil halt der Spielstil von Steve Nash, durch diese Court Vision, die er hat, strategisch vorzugehen, nicht unbedingt auf Explosivität angewiesen zu sein, das hätte vielleicht nochmal klappen können, aber jetzt die letzte Verletzung, die er sich vor ein paar Wochen zugezogen hat, vor 2 Wochen, war, als er irgendwie Koffer getragen hat oder so. Das mal, also alleine das heißt schon, dass der Körper nicht mehr bereit ist für Profisport und schon gar nicht mehr für eine 82-Spiele-Saison. Ja, ich finde es total schade und ich denke, das ist dann wohl gleichbedeutend mit dem Karriereende. Vielleicht coole Anekdote nochmal dazu, sozusagen als Abschluss jetzt, wenn wir über Steve Nash reden, was auch mal wieder irgendwie zeigt, wie classy die Spurs drauf sind. Vor dem Shootaround vorgestern hat dann Coach Popovich die ganzen Spieler tatsächlich zusammengerufen, und das war am Tag, nachdem Steve Nash sich verletzt hat, und hat tatsächlich vor allen Spurs-Spielern die Karriere von Steve Nash Revue kapitulieren lassen und hat halt gezeigt, okay, hey, sowas macht ein Champion aus, und er war immer ein Class Act, wie die Amis sagen, und so kann man es ruhig stehen lassen. Ne? Also ich finde es sehr, sehr schade, aber irgendwann ist dann wahrscheinlich Schluss, und ich glaube, das ist jetzt auch das Zeichen, dass es dann auch Schluss ist. Ich glaube, die letzte Verletzung ist noch Victor Lapido. Du hast, glaube ich, da jetzt einen Monat stehen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er erstmal ohne Datum, ohne Rückkehrdatum irgendwie prognostiziert wurde. Hat sich irgendwas im Gesicht gebrochen, Knochen, ja, ist nicht wirklich klar, welche Fraktur. Tut natürlich Orlando weh. Ja, werden sicherlich noch mehr Schwierigkeiten haben, irgendwie mit einem Rookie dann fast nur den Ball vortragen zu müssen mit Alfred Payton. Worüber wir jetzt noch in den News sprechen wollten, sind die Contract Extensions, die so am Horizont jetzt langsam sind für Spieler, die noch nicht verlängert wurden, noch in ihren Rookie-Verträgen stecken. Da sind einige Prominente dabei. Ich lese sie mal kurz durch. Wir werden dann kurz ein bisschen was zu denen sagen. Ob du meinst, dass sie bei dem Verein bleiben, bei dem sie jetzt sind, wie viel Geld er verlangen kann oder ähnliches. Sind Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Tristan Thompson und Klay Thompson. Ja, fangen wir vielleicht direkt mal bei Kawhi an, dem Finals MVP. Haben die Spurs eigentlich kaum eine Wahl, oder? Nee, ich denke auch. Ich glaube, du hattest es sogar in der letzten Preview bei den Spurs gesagt, das ist halt der neue Franchise-Player. Und deinen neuen Franchise-Player musst du halt auch dementsprechend bezahlen. Der Finals-MVP, ich glaube, das hätten sie auch gemacht, wenn er nicht Finals-MVP geworden wäre. Der Finals-MVP hat dem Ganzen nochmal ein bisschen Nachdruck verliehen und so ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Von den Stats her ist er natürlich noch kein Max-Player, wie es vielleicht andere Spieler sind, aber wir hatten das letztes Mal schon bei Marc Gasol thematisiert, wie wichtig du auch abseits deiner Stats sein kannst. Und er hat unheimliches Potenzial, Upside, wie die Amerikaner immer sagen, nach oben für mich, sowohl offensiv als auch defensiv. Und wenn du halt weit kommen willst als die Spurs und viele ältere Spieler in deinem Kader hast, dann in Kawhi Leonard jemanden hast, der LeBron verteidigen kann, was ja vielleicht auch dies Jahr in den Finals, wenn es so weit kommt, nicht ganz unwichtig sein kann, da musst du den natürlich ordentlich bezahlen. Und ich glaube auch, sie wissen, was sie an ihm haben, aber ich glaube gleichzeitig auch, weiß er auch, was er an den Spurs hat. Ich glaube nicht, dass du dich viel besser entwickeln kannst, als wenn Coach Popovich auf der einen Seite dich trainiert und auf der anderen Seite das Mentorship von den Big Three in San Antonio kommt. Insofern glaube ich, ist das für beide Seiten ein Perfect Fit. Ja, er ist dann natürlich in einer sehr günstigen Verhandlungsposition. Das kann man jetzt auch sehen, indem er, glaube ich, gesagt hat, dass er erstmal nicht verlängern wird, dass er abwarten wird, wie die Saison sich entwickelt. Da kann ihn natürlich nur mehr für ihn rausspringen. Mhm. Gerade im Hinblick darauf, dass alle, wenn sie nicht verlängern, bis, ich glaube, diese Woche Sonntag sogar, Restricted Free Agent werden. Und das heißt natürlich, dass dann San Antonio mit jedem Offer gleichziehen muss, was sie wahrscheinlich auch machen würden. Aber ja, ist alles so ein bisschen so ein Chip, den die Spieler natürlich dann haben. Insofern glaube ich, ist ganz interessant, jemand, bei dem wir weniger Probleme haben, wenn er einen Max-Vertrag bekäme, kann man natürlich jetzt auch die Frage stellen, ist er denn dann der beste Spieler in deinem Team oder kann er, wie sind die Gewinnchancen für ein Team, wo er der beste Spieler ist, aber ich glaube, er hat halt so viel Entwicklungspotenzial, das wird sich sehen. Weiterer Spieler, Jimmy Butler, der so ein bisschen ähnlich ist wahrscheinlich wie Kawhi, aber offensiv natürlich viel roher. Was meinst du? Da muss schon ein bisschen Geld rausspringen. Ne? Er hat sich jetzt schon ein bisschen in eine Rolle gemausert, seit Derrick Rose jetzt verletzt war, hat er einiges gerissen. Ja, also hundertprozentig auch in das, er wurde ja von Thibodeau ausgebildet und deswegen passt er auch perfekt in das System. Ich glaube, das ist genau der Spieler, den Thibs unheimlich gerne hat. Er kann ihn wie ein Marathonläufer fast 48 Minuten auf den Court stellen, was er auch schon oft genug gemacht hat. Insofern guter Fit. Max Money ist das für mich nicht. Das ist für mich kein Spieler, um den du deine Zukunft bauen kannst. Den haben sie auch in Derrick Rose. Aber es ist ein guter Rollenspieler und vor allem auch ein wichtiger Rollenspieler, gerade mit der Defense, gerade auf dem Wing verteidigen, so ein bisschen ähnlich, wie wir es gerade bei Kawhi Leonard gesagt haben, du brauchst halt irgendeinen Stopper, der den besten Schützen oder besten Spieler des Gegners aus dem Spiel nehmen kann. Kann er mit Sicherheit in Ansätzen, aber ja, junger Spieler, gerade in der Defense, viel Upside, wird man sehen, wo er hinterher landen wird. Ich glaube auch, dass sie gut daran täten, ihn noch vor Sonntag zu verlängern, da ich mir gut vorstellen kann, dass sonst ein absoluter Overpay von irgendeinem Team kommt, die ihn unbedingt haben wollen oder die vielleicht auf dem Markt nicht das kriegen, was sie wollten. Dann ist das so ein kleiner Panik-Move, dann irgendwie Jimmy Butler zu holen. Dann müssen sie echt viel Kohle matchen. Deswegen glaube ich, macht ihm ein faires Angebot vor Sonntag. So sichert ihn euch für die Zukunft und müsst nicht unbedingt zu tief in die Tasche greifen. Ja, ich weiß nicht, so 4 Jahre, 46 Millionen, irgendwie sowas, um mal drauf zurückzukommen, was so. Ja, also man muss natürlich sagen, auf der 2 gibt es nicht ganz so viele Leute, die Two-Way-Player sind oder das Potenzial haben, Two-Way-Player zu sein. Und er hat es in der Defensive auf jeden Fall. Offensiv kann er sich entwickeln. Ich sehe das genauso wie du. Die Bulls sollten da zuschlagen. Ein weiterer Two-Way-Player auf der 2, um vielleicht jetzt bei den Shooting Guards zu bleiben, ist Klay Thompson. Da gab es ja im Sommer schon viele Diskussionen darüber, ob er vielleicht im Trade-Cut-Paket halt geschnürt wird für Kevin Love. Was meinst du, Klay Thompson? Das finde ich von den dreien, über die wir jetzt gesprochen haben, tatsächlich die schwierigste Nummer. Klay Thompson steht ja jetzt so ein bisschen, zumindest in der Öffentlichkeit, in der Beweispflicht, dass er es wert war, dass sie den Kevin Love-Trade nicht gemacht haben. Ich halte nicht so viel von Klay Thompson in Bezug auf die Kohle, die er jetzt haben will. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass sein Camp, also sein Manager und sein Umfeld irgendwie frustriert waren wohl mit dem ersten Angebot, was er von Golden State bekommen hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es kein Max-Angebot war, sondern vielleicht knapp darunter. Für Max-Money ist es mir aktuell noch ein bisschen zu wenig. Also was mich bei Klay Thompson so stört, ich finde auch diesen Backcourt mit Steph Curry überragend. Ich gucke denen gerne zu. Nur Steph Curry kann seinen eigenen Schuss kreieren. Und bei Klay Thompson habe ich da manchmal meine Probleme mit. Zudem wird er immer als bester Two-Way oder ist er der beste Two-Way-Guard der Liga. Dafür sind andere Leute vielleicht, so wie Kawhi Leonard, offensiv noch ein bisschen schlechter, aber defensiv viel stärker als Klay Thompson. Deswegen fände ich, also ich kann es verstehen, jetzt, wo du Kevin Love nicht geholt hast, musst du ihm Max Money geben, weil wenn du ihn jetzt nicht behältst und, sagen wir mal so, das Offer, was er dann im Februar oder nach der Saison kriegen würde, ist auf jeden Fall Max Money. Und ich glaube, auch was anderes wird er nicht nehmen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich ihm das geben würde. Wahrscheinlich jetzt aus der Historie des Sommers her schon, weil du nicht anders kannst. Und weil er gut in deinen Spielstil passt, den Golden State jetzt spielen will. Aber in einem Vakuum, wie man so schön sagt, alleine, ist er für mich kein Max-Player. Ein großer Vertrag kann echt dazu führen, dass das Contender-Fenster zugeht. Ich glaube, dass Golden State gut daran täte, erstmal die Saison zu spielen und abzuwarten und dann selber entscheiden, ob sie diejenigen sein wollen, die den Vertrag matchen, den Max-Vertrag, den er sicherlich bekommen wird von irgendwem, oder halt nicht und in eine andere Richtung gehen und vielleicht irgendwie ein Free Agent sein oder jemand draften. Vielleicht kriegst du auch jemand. Also ich glaube, sie sollten die Saison erstmal anfangen und gucken, wie sich es entwickelt, gerade mit Harrison Barnes ist so immer die Frage. Ich habe jetzt gesagt, glaube ich auch, war einer meiner Wetten, dass er getradet wird. Wen bekommst du dafür? Packst du ihn vielleicht sogar mit rein, wenn die Saison nicht ganz so läuft? Also Thompson jetzt. Kohle von David Lee noch weg. Genau. Also da hast du dann alle Möglichkeiten auf deiner Seite. Insofern sollten sie wahrscheinlich warten. Genauso wie die Cavs meiner Ansicht nach warten sollten mit Tristan Thompson und das richtig machen. Ich glaube, da war die Meldung, dass die Cavs nicht so viel Interesse haben, erstmal ihm direkt ein Angebot zu unterbreiten, jedenfalls ein größeres, und auch erstmal die Saison abwarten wollen. Tristan Thompson will einen neuen Vertrag, hat nämlich gesagt, er möchte in die Region von Kenneth Faried, so um die 12 Millionen, die er beileibe nicht wert ist, meiner Ansicht nach. Also klar, er kann ganz gut offensive Rebounds holen, ein bisschen ein paar Durchstecker und so. Wird sicherlich mit LeBron jetzt auch ein paar schöne Stats auflegen können, aber ich würde ihm das Geld auf keinen Fall geben. Also 12 Millionen ist er für mich im Leben nicht wert. Tristan Thompson hat einen riesen Vorteil, den die anderen alle nicht haben. Tristan Thompson hat denselben Agenten von LeBron James und ich wette mit dir, in den Verhandlungen mit Cleveland war Tristan Thompson part of the deal. Wenn ich euch LeBron besorge, meine Freunde, dann seht zu, dass er euch gut um Tristan Thompson kümmert. Insofern glaube ich, dass er fast untradable ist, weil das, wie gesagt, Teil des Deals war. Und ich glaube auch, dass deswegen der ein oder andere Euro oder Dollar bei ihm mehr rumspringen wird, als er das verdient hat. Nichtsdestotrotz wird Cleveland nicht so dumm sein und ihn völlig overpayen. Das kannst du nicht erwarten. Und spätestens dann wird LeBron auch sagen, pass mal auf, das ist ja alles schön und gut, auch zu seinem Agenten, aber wir können nicht 12 Millionen bei dem Typen bunkern, wenn wir in den nächsten Jahren weiter contenten wollen. Er wird aber trotzdem mehr Geld kriegen, als es seine Stats oder als dass er das wert ist, das glaube ich schon. Allein durch diesen Bonus, den er halt hat. Im Prinzip genau dasselbe, wie man gehört hat mit Dwight Howard und Chandler Parsons, dass die beiden auch denselben Agent hatten und deshalb die Teamoption nicht genommen worden ist von Houston und Chandler Parsons letztlich, wenn auch nicht von Houston richtig Cash. Viel Cash bekommen Cash. Hat. Ja. Keep getting them checks. Kommen wir dann zum ersten Award. Wir haben gerade schon über Cleveland gesprochen. Brauchen wir nicht verheimlichen. Ich glaube, gerade im Hinblick auf die Verletzung von Kevin Durant ist dem letztjährigen MVP der Saison ist LeBron natürlich der große Frontrunner, was jetzt schon vor der Saison das Rennen um die Maurice Poldoff Trophy betrifft, oder? Ja, hundertprozentig. Glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es da keinen... dass der Abstand zu Platz 2 wahrscheinlich relativ deutlich sein wird. Es sei denn, Kevin Durant kommt zurück und spielt die nächsten 60 Spiele, so wie er es letzte Saison gemacht hat. Oder Westbrook spielt halt. Oder Westbrook nimmt sich zu sein oder trifft von seinen 50 Schüssen, die er sich jetzt nehmen darf, 30 pro Spiel. Nee, mal im Ernst. Ich glaube, LeBron ist absoluter Frontrunner für den MVP. Das Einzige, was ihn vielleicht ein bisschen bremsen könnte, sind die Minuten. Es war jetzt schon in den letzten Wochen oft zu hören, dass David Blatt ihn wohl auch ein paar Mal sitzen lassen will, dass er vielleicht so an die 70 Spiele spielt. Müssen wir mal gucken. Er hat heute wieder gesagt, heute habe ich gelesen, dass 35, 36 Minuten oder so in die Richtung wäre ganz schön viel für LeBron. Ich glaube nicht, dass er Minuten kriegt wie die San Antonio Spurs, aber ja, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit ein paar, du hast da ein paar in der Liste stehen, die auch Kandidaten sind, aber LeBron ist die klare Nummer 1. Ja, einfach, ich meine, ich sehe das genauso wie du, einfach um mal ein bisschen andere Perspektive reinzubringen, habe ich ein paar Leute mal aufgeschrieben, die auch noch in Frage kämen, und da steht tatsächlich dann auch Westbrook auf der Liste noch vor Durant bei mir, einfach weil, wenn es dann tatsächlich 30 Spiele sein sollten, die Durant verpasst, ist schon ein guter Chunk der Saison und man hat gesehen, dass dann die Leute schwierig nur in die MVP-Konversation kommen und wenn Westbrook es schafft, sein Team dann auf Kurs zu halten, sage ich mal Homecourt Advantage im Westen, dann muss man über ihn sprechen, weil er der absolute Anführer dieses Teams sein wird in der Zeit. Ich habe jetzt auch Blake Griffin auf dem Schirm. Ich habe ihn auch als mein Herzpick sozusagen genommen. bin nicht der größte Fan der Clippers, aber freue mich einfach zu sehen, wie er eine neue Rolle angenommen hat letztes Jahr. Wir haben in den Previews darüber gesprochen, und ich glaube, das wird nahtlos so weitergehen. Wenn man sich jetzt mal ein paar Videos von der Preseason anguckt, der trifft tatsächlich den Jumper. Und hat, glaube ich, im letzten Spiel auch ausschließlich, also die Highlights, die ich gesehen habe, so ein Zusammenschnitt, waren nur Jumper. Ich glaube, hat er gesagt, er wollte nur Jumper werfen. Und das sieht sehr, sehr rund aus. Und ich glaube, dass er dann das komplette Paket hat halt. Glaube ich auch. Habe ich mir auch genauso aufgeschrieben, dass nach LeBron Griffin einer der Kandidaten sein könnte. Was ihn vielleicht ein bisschen abhält, ist, dass er sich die Votes mit Chris Paul teilen muss. Ne? Das könnte vielleicht sein, dass das so ein bisschen schwierig dann für ihn wird. Ich sehe gerade, du hast John Wall noch mit in der Liste als einer der Kandidaten, vielleicht einer der Sleeper. Ich habe als Sleeper noch Steph Curry tatsächlich. Wenn er fit bleibt, wenn er ähnliche Zahlen auflegt wie letztes Jahr und wenn die Warriors es schaffen, einen ähnlich guten Record zu haben wie in letztem Jahr. Das ist ja auch das Ding, darauf kommt es halt auch ein bisschen an. Ne? Ich hatte zum Beispiel in den Previews die Clippers als Nummer 1 im Westen vom Record her. Insofern wäre das vielleicht ein Case für Blake Griffin. Und du sagtest es gerade, wenn Westbrook es schaffen kann, die Oklahoma City Thunder unter den Top 3 zu halten, wäre das mit Sicherheit ein Case für ihn. Ja, ich glaube, dann machen wir direkt weiter mit dem Defensive Player of the Year. Letztes Jahr einer unserer Favoriten, glaube ich, Joakim Noah. Die Kandidaten für dieses Jahr sind sicherlich die üblichen Verdächtigen. Also Noah ist sicherlich einer, der mit dabei ist. Dwight Howard, Serge Ibaka. Ich habe jetzt auch nochmal ein paar Perimeter-Defender mit aufgenommen, einfach in meine Liste, weil ich es ganz interessant finde, was du dazu sagst, dass es eigentlich immer nur die Big Guys sind, die den Award halt einheimsen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich würde mich freuen, wenn mal ein Perimeter-Defender halt irgendwie den Award bekommen könnte. Tony Allen war halt in den letzten Jahren immer mal in der Konversation. Ich sag mal so, vor 2-3 Jahren hätte er auch meiner Ansicht nach einen Award verdient gehabt, weil er da halt bestialische Defense gespielt hat. So ein bisschen Klonen oder ein Sleeper, wenn man so will, wäre vielleicht jetzt Patrick Beverley. Man hat es gesehen, dass er wirklich ein ziemlicher Kettenhund sein kann in der Defensive. Und häufig fällt auch LeBron. Ich meine, wenn er jetzt den MVP nicht bekommen könnte, könnte man auch sagen, okay, wählen ihn halt die Journalisten dann als Defensive Player of the Year. Was denkst du, wen siehst du vorn? Ich sehe Anthony Davis vorn. Ich habe es ja in meiner Prediction schon mal gesagt, oder das war ja meine Wette an dich, dass er Defensive Player of the Year wird. Setzt natürlich voraus, dass er die Blockstatistik wieder anführt, was durchaus passieren kann. Zu dem Punkt, den du eben genannt hast, warum werden es meistens die Big Guys, habe ich mir, als wir letztens drüber gesprochen haben, auch mal überlegt. Ich glaube, wenn man sich die Stats nur anguckt, wird bei den kleineren Jungs, bei den Perimeter-Defendern, werden meistens nur die Steals rangeholt. Und dann gibt's halt so ein paar Sachen, die nicht in den Statistiken auftauchen. Wie hat da jemand verteidigt? Wie hat derjenige geschossen gegen dich? Und. Bei den Big Guys, die haben halt den Vorteil, glaube ich, dass immer die Rebounds mit reingezogen werden. Ne? Es sind immer die Blocks und die Rebounds, die mit aufgeführt werden. Und da haben sie natürlich dann ein richtiges Brett, im wahrsten Sinne des Wortes, was sie gegen die kleineren Jungs im Voting haben. Ich glaube, das könnte vielleicht ein Grund sein. Ganz wichtig noch, wir hatten es eben angekündigt, wir wollen ja nicht nur unsere Predictions für die Season Awards nennen, sondern auch eure. Um das mal kurz nachzuholen, ihr seht es eigentlich, was das MVP-Race angeht, relativ ähnlich wie wir. Die meisten von euch haben abgestimmt für LeBron. Dahinter mit schon relativ großem Abstand folgt Kevin Durant, dann Chris Paul, dann Blake Griffin und dann tatsächlich mit nur Einzelnennungen Melo, Steph Curry und Anthony Davis, also auch bei euch LeBron auf jeden Fall weit oben, beziehungsweise für euch der Favorit für den MVP. Ja, ihr unterstützt so ein bisschen meine These mit Anthony Davis tatsächlich, der richtig, richtig viele Votes von euch gekriegt hat. Auf dem zweiten Platz teilen sich Joakim Noah und Serge Ibaka, dahinter Tyson Chandler und dann mit so Einzelnennungen Hibbert, Jordan und Aminu. Derjenige könnte sich bei Facebook bitte outen, wer das war. Vielleicht war ich's. Achso. Ja, also auch hier habt ihr eigentlich auch eher die Big Men genommen, genauso wie wir. Ja. Also mit den neuen Statistiken sozusagen, mit den Advanced Stats, hat man natürlich tatsächlich Möglichkeiten, ein bisschen den defensiven Impact rauszufinden. Also Points per Play vom Opponent kannst du zum Beispiel nehmen, dann die individuelle Defense sozusagen rauszunehmen. Das ist bei den Big Men natürlich nochmal stärker mit wie viel die Gegner am Ring scoren. Ich hatte da mal eine Statistik mit Marc Gasol gezeigt. Es muss ja nicht nur die Prozentzahl sein, sondern auch, wie viele Attempts überhaupt am Ring passieren. Ne? Dass die Leute, wer traut sich? Ja. Wer traut sich zum Beispiel gegen Anthony Davis und Omar Asik zum Kopf zu ziehen? Wir haben es erwähnt. Wir definitiv nicht. Da hilft auch kein Oma-Pump-Fake bis in die Ewigkeit, weil die Jungs stehen einfach wie die chinesische Mauer vor einem. Kommen wir, glaube ich, zum nächsten. Ja. Award schon, ein Award, den ich immer sehr spannend finde, den Six-Man Award, den besten Mann von der Bank. Man muss das natürlich immer ein bisschen relativieren, weil das jetzt nicht mehr alles Ergänzungsspieler sind oder zweite Garde oder sowas, sondern eher aus einer taktischen Perspektive, dass die mal frischen Wind bringen, wenn die Starter auf der Bank sitzen, dass du dann Punkte bringst oder Spielaufbau oder ähnliches. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Spielertypen. Also ein Kandidat für mich dieses Jahr wäre Gervais Vasquez zum Beispiel, der Point Guard von Toronto, der Backup Point Guard, spielt sicherlich anders als jetzt zum Beispiel Jamal Crawford, der Gewinner vom letzten Jahr, der eher dann halt ballert Heat-Check. Und der klassische Heat-Check-Guy ist, wie du gerade schon sagst. Davon gibt es wahrscheinlich die meisten Sixth Men. Mhm. Hast du andere Leute noch auf dem Radar? Ja, ich habe Taj Gibson, war ja letztes Mal auch so ein Zweiter oder Dritter oder Vierter ist er, glaube ich, geworden im Voting. Er ist mit Sicherheit der wichtigste Mann von der Bank, was den Frontcourt der Chicago Bulls angeht. Und diese Rolle hat er in den letzten Jahren eigentlich brillant erfüllt. Insofern, glaube ich, könnte er diesmal wieder ein Kandidat sein. Ich habe als Sleeper Isaiah Thomas mir aufgeschrieben. Im Backcourt halt oder als Backcourt-Ersatz für Dragic und Bledsoe kann ich mir vorstellen, dass er dann eine ganz gute Rolle spielen kann. Und als zweiten Sleeper, der aber vielleicht ein bisschen, mit weiterem Abstand ins Vince Carter. Ich glaube, dass er eine gewichtige Rolle in Memphis spielt. Gerade Scoring ist bei Memphis immer so ein bisschen schwierig. Wir haben es in den Predictions auch gesagt. Und Vince Carter ist durchaus jemand, der dir an guten Tagen, die guten Tage, die ihm noch bleiben, wohl mal 15 bis 18 Punkte von der Bank bringen kann. Ich weiß nicht, wie konstant er das machen kann. Aber wenn er so in die Richtung 15 Punkte pro Spiel irgendwie kommen könnte, gerade weil er sein Shooting ja im Spätherbst seiner Karriere nochmal verbessert hat, könnte er vielleicht ein Kandidat sein, obwohl ich, wie gesagt, andere stärker sehe. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen viel vielleicht für Vince auf die alten Tage hin. Gerade weil sie ein paar Leute auf der Shooting Guard Position haben, wie die Rotation aussehen wird. Also Tony Allen, Courtney Lee spielt noch da. Ich glaube, der wird auch starten. Also kommen dann sozusagen Carter und Allen von der Bank auf der 2. Ich tippe tatsächlich einfach mal auf Isaiah Thomas. Ich glaube, dass Taj Gibson vielleicht ein bisschen die klugere Entscheidung ist, die sichere, weil ich glaube, dass die Bulls im Osten wesentlich höher abschneiden werden als Phoenix im Westen andersherum. Und da spielt ja auch dann immer ein bisschen der Record eine Rolle. Insofern, glaube ich, gehe ich einfach mal mit Isaiah Thomas und du mit Taj Gibson. Ja. Ich weiß nicht, meinst du, wir sollen schon mal einen anderen Award sozusagen nehmen? Ich würde so sagen, wenn ihr genommen habt. Ah ja, genau. Einen Augenblick, wir gucken mal eben rein. Most Improved Player, Six Man. Wunderbar. Also ihr wart auch größtenteils der Meinung, dass der letztjährige Gewinner, Jamal Crawford, das wiederholen wird. Die meisten Stimmen gingen für Crawford ein. Und dahinter, tatsächlich auch, wie wir eben analysiert haben, Taj Gibson wurde genannt, Isaiah Thomas, Vince Carter auch mal. Ja, hat sogar zwei Votes bekommen. Nikola Mirotic vielleicht auch noch sogar, vor Pau Gasol noch. Also Nelson, ihr habt einige Awards ähnlich gesehen wie wir bisher. Ja, kommen wir vielleicht zu einem, den wir uns ein bisschen ausgedacht haben. Willst du kurz die Ehre übernehmen, den Andrea Bargnani Award vorzustellen? Sehr gerne. Das ist mir eine absolute Herzensangelegenheit. Der Andrea Bargnani Award steht für den Spieler mit dem highesten Payroll, also dem höchsten Gehalt und der kleinsten Production auf dem Feld. Wie jeder weiß, und das habe ich in fast jeder Folge schon gesagt, bin ich der Anti-Fan von Andrea Bargnani. Insofern, der Andrea Bargnani Award geht in diesem Jahr für mich an Andrea Bargnani. Es wird wieder eine absolute Katastrophe, nachdem er letztes Mal versucht hat, über 7 Leute zu danken, wie Superman zu fliegen, sich dabei verletzt hat. Ellbogen kaputt. Ist er jetzt wieder verletzt? Ich kann es nicht mehr sehen. Der Typ liegt uns mit 10 Millionen auf der Tasche. Es gibt zwar einen bei den Knicks, der noch mehr verdient, Amari Stoudemire, aber der versucht es wenigstens. Ich habe wirklich das Gefühl, er versucht es wenigstens. Und bei Andrea Bargnani habe ich das Gefühl, es ist ihm scheißegal. Andere Titelanwärter dafür sind für mich noch Kendrick Perkins. Du hattest die Nummer, 9 genau, die 9 Millionen sogar einmal genannt. Ähnlich, verdient unheimlich viel Asche und bringt im Grunde fast nichts auf den Court. Und Jared Wallace von den Boston Celtics, ähnlicher Payroll, ähnliche Production. Ja, er ist auf jeden Fall einer der Running Gags der Liga geworden. In unseren Previews hatte ich Portland nachgeguckt und Portland, wieso denn eigentlich Portland keinen First-Rounder hatte dieses Jahr? Das war wegen dem Jared Wallace-Trade, den sie sich vor 2 Jahren geholt haben, bevor er weitergereicht worden ist nach Brooklyn und dann jetzt zu Boston, wo er einfach ein Dollar-Wrack ist. Er verdient 10,1 Millionen, ist hier 57, also auf Platz 57 der meistbezahlten Spieler der Liga. Ist auch dann mein Tipp. Also Tipp kann man da eigentlich nicht sagen. Er wird gekrönt von mir auf jeden Fall. Andere Kandidaten, Amari hast du erwähnt, 23,4 Millionen. Deron Williams könnte man vielleicht noch nennen. Steht ein bisschen in der Kritik. Und ich habe jetzt einfach mal Dwayne Wade mit aufgenommen, weil ich meine, dass das dieses Jahr auf jeden Fall sein könnte, was die Produktion betrifft. Also es ist so eine Möglichkeit, dass er zusammenbricht. Ich hoffe es natürlich nicht, aber gut. Den Andrea Bargnani Award hat niemand anderes als Andrea Bargnani verdient. Gut, kommen wir zum Most Improved Player. Letztes Jahr Goran Dragic, der Dragon, ich glaube durchaus verdient. Hat ein riesen Jahr gemacht, riesen Sprung nochmal in der Produktion, statistisch, aber auch so von der Mentalität als Teamleader. Und Phoenix war gut, genau. Dieses Jahr habe ich so auf dem Radar den Greek Freak, den man, glaube ich, immer nennen muss, wenn man über einen Most Improved Player spricht, Giannis Antetokounmpo. Anthony Davis kannst du eigentlich auch jetzt jedes Jahr bis zu seinem ersten MVP-Jahr nennen. Andrew Drummond und Kawhi, ich glaube, das sind so die Verdächtigen. Klar, es gibt einige Spieler, die auch einen sehr guten Sprung machen werden, auch einige, die man nicht so auf dem Radar hat, aber ich glaube, es sind dann schon Spieler, die den Award auch bekommen, von denen man schon ungefähr weiß, dass sie Stars werden und die dann tatsächlich den Sprung machen. Ich habe auch Andrew Drummond, habe ich ganz oben auf der Liste tatsächlich sogar. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, gucken wir gleich mal rein. Ich habe noch die du genannt hast, bin ich absolut auf einer Wellenlänge mit dir. Der Greek Freak ist da mit Sicherheit ganz vorne zu nennen. Ich habe noch Jonas Valanciunas tatsächlich. Ich glaube, dass er bei Toronto eine ziemlich gute Rolle spielen wird in diesem Jahr und ich glaube auch, dass seine Stats nochmal nach oben gehen. Und er ist eben so einer, dem schon in den letzten Jahren bescheinigt wurde, dass er ein guter Spieler werden kann. Und ich glaube, das wird er dieses Jahr vielleicht auch nochmal unter Beweis stellen. Ihr habt tatsächlich auch Andrew Drummond auf der 1. Die meisten Votes gingen an den Riesen aus Detroit. Anthony Bennett haben wir vergessen gerade. Hat einige Votes von euch gekriegt. Naja, es kann ja eigentlich nur nach oben gehen, ne? Ob das für ein Most Improved reicht, kommt drauf an. Also, ja, kommt ein bisschen auf die Spielzeit an, aber finde ich jetzt keinen doofen Tipp, ehrlich gesagt. Muss man mal gucken. Wen habt ihr noch auf der Liste? Valanciunas tatsächlich auch. Lance Stevens. Lance habt ihr noch auf der Liste. Shumpert habt ihr auf der Liste. Vielen Dank dafür. Jang habt ihr auf der Liste. Copeland und Hansen. Also im Grunde alles vertretbare Tipps. Ja, das mit Anthony Bennett haben wir tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Ist nicht doof. Also ich hätte ihn nachher erwähnt, wenn wir über unsere Fantasy-Sleeper sozusagen sprechen. Ich glaube, dass er, wie du schon sagst, natürlich sehr unterbewertet ist jetzt schon. Einfach, weil alle ihn schon als Bust titulieren, wenn du als Erster gedraftet wirst, eine der schlechtesten Saisons spielst, die jenen ein erster Pick gemacht hat. Ich glaube, Darko Milicic hat echt eine bessere Saison gespielt als Anthony Bennett. Dann kann es sich natürlich nur verbessern. Und ich glaube auch, er hat sich ja körperlich wahnsinnig verbessert. Du hast mir mal ein Bild gezeigt, als ich mich mal wieder lustig gemacht habe über ihn. Es hat ungefähr ein 8-Pack bis ein 10-Pack irgendwie sich antrainiert. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich würde ihn nicht mit in diese Liste der Personen aufnehmen, die wir genannt haben, einfach weil die Spieler wesentlich reifer und besser sind schon. Ich glaube, eine 12-5-Saison für ihn wäre super oder eine 11 Punkte, 5 Rebounds oder so, das wäre klasse. Aber das reicht nicht für den Most Improved, meiner Ansicht nach. Rookie of the Year. Ja. Deine Gedanken? Ja. Eindeutig Jabari Parker. Ich habe es in meiner Wette in einer der ersten Folgen von uns, glaube ich, schon genannt. Die Preseason, auch wenn die Preseason, ich weiß, immer mit Vorsicht zu genießen ist, aber da kriegen halt solche Spieler wie er ihre erste Spielzeit auf NBA-Parkett, sage ich mal, auch gegen Competition aus der NBA. Und er wirkt für mich aus der Rookie-Class am fertigsten tatsächlich. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er sowas wie 15 bis 17, im Bestfall 18 und 5 oder 6 Rebounds auflegen kann, schon in seinem ersten Jahr. Insofern, das spiegelt sich auch mit, ja, ich würde mal fast sagen, 85% in euren Tipps wieder. Jabari Parker, ja, ich sehe fast nur Jabari Parker ganz oben auf der Noel Liste. Noel wäre auch vielleicht für mich so der zweite Mann im Rennen. Ja, denke ich schon, das passt schon. Marcus Smart! Dein Liebling, ja. Ich hab Bock! Ja, also ich weiß nicht, ob er die Stats bringt, die halt Nerlens Noel mit Blocks und Rebounds in einem katastrophalen Philly-Team bringen kann. Oder halt, ja, Parker ist, glaube ich, der reifste Spieler einfach von allen schon. Mhm. Aber mein Herzenstipp wäre Smart. Ich habe mega Bock auf den Jungen und ich glaube, dass der einige Superspiele machen wird. Aber die Spielzeit an, wann Rondo getradet wird und ob Rondo getradet wird. Ne? Ja, und Point Guards haben es halt immer ein bisschen schwerer. Also auch Alfred Payton, der ja irgendwie so in den letzten Wochen ein bisschen Upside bekommen hat. Du hast es vorhin, glaube ich, mir gegenüber erwähnt. Hast davon abgeraten oder gesagt, ich soll mein Fantasy-Team nochmal überdenken, weil er so viel Turnover fabriziert hat in der Preseason. Aber ich habe natürlich auch Jabari Parker. Aber was hältst du denn von Andrew Wiggins? Ich meine, bei der Rookie-of-the-Year-Konversation sollten wir den Number-One-Pick nicht ganz aus den Augen verlieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich glaube halt einfach, dass Parker ein bisschen in eine stabilere Mannschaft kommt und da nicht den größten Druck hat, nicht so hoch auf jeden Fall wie bei Wiggins, der natürlich jetzt der Posterboy ist der ganzen Franchise nach dem Trade und da einiges zeigen muss in Mini. Insofern denke ich, dass Parker es da ein bisschen leichter haben wird. Ja, bevor wir weitermachen, wir hatten uns ja vorher die Awards mal rausgeschrieben. Ich sehe gerade, dass ich einen habe, den du dir nicht aufgeschrieben hast. Deswegen aus der Pistole geschossen, All-Star-MVP. Letztes Jahr Kyrie, dieses Jahr? Ich weiß nicht, vielleicht wird es ein Big Man, ich glaube eher nicht. Kyrie hat natürlich richtig ein Feuerwerk abgerissen mit seinen Handles einfach und das ist natürlich jemand, den man gerne sieht. Ich bin nicht der größte All-Star-Game-Fan, muss ich sagen. Also ich weiß gar nicht, aus der Pistole geschossen. Ich glaube, es wird Westbrook, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe Steph Curry, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich der unwichtigste Award der ganzen Saison. Ja, machen wir weiter. Wir haben einen Award, den wir wieder, beziehungsweise der dir sehr am Herzen liegt. Schwingen die Pistolen. Der Gilbert Arenas Award, der Most Destructive Team Player, heißt also der Spieler, der für sein Team, für die Kabine am schlechtesten ist, der nur Terz macht, der unangenehm auffällt, der die Teamchemie zerstört, beziehungsweise der dafür sorgt, genau, dass die Bälle nicht anständig verteilt werden, der sich Lustwürfe mitnimmt und. Wen hast du auf der Liste? Da stehen einige. Also, so gerne ich ihn auch hab, Boogie muss da natürlich ganz oben stehen. Es ist immer interessant, was man irgendwie so hört und ich weiß natürlich nicht, inwieweit das richtig ist, aber einige Reporter bei Hoopshype haben jetzt davon berichtet, dass einige Executives von anonymen NBA-Franchises irgendwie die Kings bei einem Trip von den World Games begleitet haben und die meinten... Shanghai oder so? Ja, ich glaube schon. Und die meinten, dass der Boogie der katastrophale NBA-Spieler ist, den es absolut überhaupt nur gibt und dass dieser Typ kein Fingerspitzengefühl whatsoever hat. Und Anscheinend hat er auch irgendwie einen Finger mit im Spiel gehabt, dass Isaiah Thomas dann nicht resigned wurde, weil er zu viel den Ball gehabt hat, zu viele Würfe genommen hat. Und dann muss er natürlich ganz oben auf der Liste stehen. Wen habe ich noch? Tyreek Evans, auch einer der Leute. Gibt nicht so viele Schüsse für die schießwütigen Backcourt dann in New Orleans bei den Pelicans. OJ Mayo, letztes Jahr absolute Katastrophe, hat sich einige Funde antrainiert an Burger- und Hotdog-Wettessen. Und dann habe ich letztlich so mehr oder minder das gesamte Detroit Pistons Team. Also ich habe da Josh Smith, den lieben Herrn Jennings und Greg Monroe wegen diesen Trade-Gerüchten. Also Greg Monroe steht bei mir, ich kann es nochmal wiederholen, beim Gilbert Arenas Award Most Destructive Teamplayer auch ganz oben auf der Liste. Ich habe tatsächlich noch dabei Rajan Rondo. Ich glaube, Rondo ist eine unheimliche Zicke. Ehrlich gesagt. Und jetzt, wo es mit den Trade-Gerüchten losgeht, oder die Trade-Gerüchte sind ja schon seit ein paar Wochen am Start, wenn Boston scheiße spielt, wenn er vielleicht auch sieht, dass Marcus Smart ihm im Training auf den Sack gehen kann, dass er ihm ein bisschen Spielzeit klaut, weil er ist natürlich der Spieler, auf den sie setzen werden, sobald Rondo das Signal gibt, ciao, ich will weg, kann ich mir vorstellen, dass es nicht einfach ist für das Team, gerade für so ein junges Team mit so einer Diva wie Rondo umzugehen. Ja, ich habe es gesagt, also Greg Monroe mit Sicherheit bei mir auch auf der Liste und ja, nach wie vor J.R. Smith. J.R. Smith, ein wunderschönes Interview am Anfang dieser Woche, in dem er gefragt wurde, wie er sich denn so mit der Triangle zurechtfindet, und mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht. Er hat gesagt, naja, die Triangle ist schon ganz cool, allerdings muss ich sagen, in meiner ganzen Karriere musste ich noch nie auf meine Teammates achten. Das ist unheimlich schwer, nicht mich und meine Stats an Nummer 1 zu sehen. Ich hoffe, er hat sich dafür die ein oder andere Ohrfeige von Melo abgeholt, und ich habe immer noch so ein bisschen Hashtag in Phil we trust, die Hoffnung, dass wenn einer ihn hinkriegt, der auch schon Dennis Rodman umbiegen konnte, dass Phil Jackson ist, aber wenn du den von alleine lässt, dann haben wir gesehen, wozu das führt. Du hast noch einen großen weißen Center auf deiner Liste, der mal eingedeutscht wurde, nachdem ein Award benannt worden ist. Einige von euch lächeln jetzt vielleicht schon und wissen, was kommt. Welcome to your Kodak Moment, wie Reggie Miller sagen würde. Der nächste Award ist der Sean Bradley Award. Und zwar der Spieler, der die meisten Facials abkriegt. Der Spieler, der am öftesten blamiert wird diese Saison, an dem sich Blake Griffin austoben kann, über den am meisten gedankt wird. Das ist in guter alter Tradition, ist das Sean Bradley, the Big White Guy, das Vanilla Thunder, das weiße Gerippe. Ja, Sean Bradley Award für mich, ich meine, der Junge, den ich da, im Grunde ist er nicht so schlecht, aber ich habe Timothy Moskow aufgeschrieben, weil gemoskowt tatsächlich ein Verb ist, insofern muss man ihn da nennen, nachdem Blake Griffin ihn das ein oder andere Mal misshandelt hat. Kelly Olynyk habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, Kelly Olynyk könnte so ein Typ sein, ein tall white guy, genau, der öfter mal abkriegt. Und JaVale McGee. Und JaVale McGee halt deswegen, weil er dumm ist wie Bohnenstroh, wie man in der letzten Saison in der einen oder anderen Szene gesehen hat. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, guckt euch die Shaq in the Fool-Folgen an. Ja, das Shaq sind so... Shaq in the Kuhn, wie er gesagt hat, genau. Das sind so die drei für mich, die diesem Award mehr als würdig werden. Ja, man muss natürlich da jetzt eine Lanze brechen, weil das meist Shotblocker sind, die trotzdem noch irgendwie an den Ball kommen wollen und nicht einfach aus dem Weg huschen, wie man das auch echt allzu häufig sieht in der NBA, dann das große Highlight kommt und keiner verteidigt. Dann fallen mir noch ein paar ein, halt Ibaka, Nene, das sind alles Leute, die auch mal gern einen bösen Block auspacken, aber bei einem Dunk-Attempt, wo die anderen aufs Poster kommen, aber ja, auf die wird dann natürlich auch gedankt. Insofern Omar Asik vielleicht auch noch, auch so jemand, auch toll White Guy. Ja, vor allem wenn ich gegen die Pelicans zum Korb ziehe, wen suche ich mir dann aus? Ich danke nicht über Anthony Davis, insofern nehme ich den anderen. Genau, wir haben noch zwei Awards vor uns. Coach of the Year, für dich? Für mich Doc Rivers. Und zwar, ich hatte es schon mal gesagt, weil ich glaube, dass die Clippers vielleicht sogar den besten Records, und davon ist meistens der Coach of the Year Award abhängig, den besten Record im Westen stellen können. Und ich glaube, die NBA vergibt auch mal gerne Awards, sage ich mal, für das, was sie in der Vergangenheit geleistet haben oder das, was sie in der Zukunft leisten werden. Und ich glaube, durch dieses ganze Geraffel und diese ganze Hektik, die letztes Jahr im Verein ausgebrochen ist, durch die Sache mit Donald Sterling, was Doc Rivers meiner Meinung nach unheimlich professionell gemanagt hat, kann ich mir vorstellen, dass die NBA gerade in ihrer Außendarstellung ihm da auch so ein Stück weit was schuldig ist. Ja, und davon mal abgesehen, will ich ihm das gar nicht absprechen. Er ist ein fantastischer Coach, hat jetzt ein richtig gutes Team, muss natürlich zeigen, dass er mit diesem Team auch weit kommen kann. Dass man nur eine Randnotiz, ich glaube auch, dass Chris Paul dieses Jahr mal zeigen muss, dass er tatsächlich der Spieler ist, für den ihn alle halten, dass er mal in die Conference Finals oder ähnliches kommt. Aber ich glaube, ja, mit der Reputation, die Doc Rivers hat und mit potenziell im Rekord, den die Clippers haben werden, ist er für mich der Frontrunner. Ja, ich glaube, das ist einer der schwierigsten Awards, was die Predictions betrifft, weil du es häufig entweder irgendwie so Lifetime-Achievement-Sachen sind oder so ganz kurzfristige Sachen. Also ich weiß nicht, ich habe mir so häufig die Haare gerauft, wer dann letztlich am Ende der Saison den Award da eingeheimst hat und offensichtlich nicht bester Coach war, sondern hatte halt ein Team, was gepasst hat. Also ich weiß nicht unbedingt. Rick Carlisle, Popovich, Doc Rivers, das sind so die üblichen Verdächtigen, die halt wirklich auch vom Coaching her ja in ihrer eigenen Liga spielen, glaube ich. Eric Spoelstra vielleicht von den jungen Leuten noch. Ich habe jetzt mal Dwayne Casey aufgeschrieben, Head Coach von den Raptors in Toronto. Ist mir jetzt vielleicht ein bisschen besser bekannt noch wegen seiner Zeit in Dallas, war Assistant Coach, als die Mavs Meister geworden sind. Genau wie übrigens Terry Stotts von Portland. Also da sieht man auch mal, was du halt, wenn du Meister werden möchtest, an Material auf der Bank haben musst. Einfach weil er, glaube ich, einen sehr soliden Job gemacht hat, stand viel unter Feuer und hat Toronto eigentlich ja unter die Top-Teams im Osten mitgeführt, auch für die kommende Saison. Insofern würde ich mich freuen, wenn er den Award einheimsen könnte. Ja, sehe ich genauso wie du. Ich muss mal gerade gucken, haben wir irgendeinen vergessen von euren Awards, die ihr genannt habt? Ich glaube nicht, ne? Coach of the Year wurde nicht abgestimmt, wir haben ja Player Awards gemacht. Insofern sind wir damit durch. Eure Predictions haben wir, unsere Predictions haben wir. Was jetzt noch fehlt, da das Voting ja nicht nur ein Gewinnspiel, nicht nur ein Voting an sich war, sondern tatsächlich auch ein Gewinnspiel, haben wir eben, und natürlich geht es hier fairer zu als in der Lotto-Annahmestelle an dem Kiosk eures Vertrauens, haben wir den Gewinner gezogen und das ist Josef Friegler. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank fürs Mitmachen. Schick uns am besten irgendwie eine private Nachricht bei Facebook mit deiner Adresse und dann kriegst du in den nächsten Tagen ein Päckchen nach Hause. Genau, wir würden uns natürlich freuen, wenn du als Beweis sozusagen, dass wir es auch abgeschickt haben, irgendwie, weiß ich nicht, ein Foto auf unsere Pinnwand postest, wo du zeigst, was du bekommen hast. Das wäre auf jeden Fall super. Ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ganz kurz, wir wollen es ja heute ein bisschen kürzer halten als sonst, sind jetzt gerade bei einer Dreiviertelstunde angelangt wieder. Lass uns noch kurz über Fantasy reden. Nochmal hier der Aufruf. Ihr habt noch bis morgen Abend Zeit, euer Crossover-Online-Team bereitzustellen, euer Team zu machen und im besten Fall in unsere Division einzutreten. Einfach also auf www.crossoveronline.de anmelden, registrieren, ein Team machen, ganz wichtig, einen Teamnamen machen, dann in unsere Division eintreten, die da heißt From Downtown Podcast. Aktuell sind wir schon 12 Leute, richtig cool. Ich hoffe, wir werden noch ein paar mehr. Insofern, ja, macht mit, wird uns riesig freuen. Lasst uns ein bisschen Trash-Talken während der Saison. Lasst uns über unsere Teams austauschen. Und ja, wollen wir noch so ein, zwei Sleeper vielleicht auf den Weg mitgeben für die Leute, die es noch nicht so oft gerade bei Crossover gespielt haben? Ich muss erstmal sagen, dass ich die Namen unheimlich geil finde. Also Boom Dizzle ist dabei, Polish Hammer and Friends, Lokomotive Biertanzen, tanken, Herne Sitzbarkes, Baskets. Also sehr cool. Freu ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, du hast es gesagt. Also ich glaube, man braucht vor allem ein paar Spieler, die so in dem mittleren Bereich sind. Ich weiß nicht, wir können vielleicht, ich sag mal, zwei Leute nehmen, die wenig Geld kosten, also ganz wenig Geld kosten und zwei so, die vielleicht ein bisschen Sleeper sind. Ich glaube, ja. Mit wem würdest du anfangen? Also wenn wir so bei den Sleepern sind, würde ich sagen, dass Chris Bosh einer der Kandidaten ist, die man überlegen könnte. Kostet bei Crossover Online 6,5 Millionen, ist der aktuelle Franchise-Player der Miami Heat, wird dementsprechend auch Stats auflegen. Im Vergleich mit anderen Jungs, gerade bei den Forwards, die meiner Meinung nach dieses Jahr echt richtig teuer sind, ist er mit Sicherheit einer, den man sich überlegen kann. Bei den Guards, glaube ich, gibt es auch eine offensichtliche, einen offensichtlichen Pick, den wahrscheinlich 90% der Manager nehmen werden, den du auch hast. Ist Derrick Rose mit 3,68 Millionen nur. Das heißt, unter, also wenn man jetzt mal die 60 Millionen, die einem zur Verfügung stehen, auf 15 Leute runterbricht, hast du, glaube ich, 4. Ja. Das heißt, du bist unterm Durchschnitt noch mit Derrick Rose. Musst du eigentlich nehmen, braucht man jetzt eigentlich nicht wirklich noch viel sagen, klar. Von den Leuten, die sehr wenig kosten, würde ich 2 Leute mit rausnehmen, gerade vielleicht zu Beginn. Du hast es erwähnt, Indiana hat einige Verletzungsprobleme gerade zu Beginn. Jemand, der ein bisschen eine größere Rolle einnehmen wird, gerade wenn West auch verletzungsbedingt fehlt, ist Chris Copeland, den man ja auch aus der Bundesliga noch kennt, von den Pacers. Kostet nur 620.000 und bringt natürlich fast nur 3er, aber das gibt ordentlich Punkte. Ja, absolut. Vielleicht das nochmal, wenn ihr das zum ersten Mal macht. Es sind tatsächlich nicht nur Punkte und Rebounds wichtig, es ist auch sowas wie Field Goal Percentage wichtig, wie viele Turnover hat er, das schlägt dann negativ zu Buche. Sowas sollte man sich alles angucken. Und vielleicht auch solche Sachen tatsächlich wie Verletzungen, weil ihr wisst, nach einem Monat ungefähr könnt ihr anfangen zu traden. Insofern, so ein Spieler wie Kevin Durant, der 2 Monate fehlen wird, ist für euch für die ersten Monate nicht zu gebrauchen. Auch wenn Kevin Durant, wenn er fit wäre, wahrscheinlich ein Pick wäre, den viele Leute hätten, ist er jetzt für den Anfang wahrscheinlich erstmal nix. Ja, zum Beispiel, was du gerade gesagt hattest oder worüber wir gerade gesprochen hatten, Anthony Bennett mit 0,74, also 740.000, ja, wenn er tatsächlich eine größere Rolle einnehmen kann bei Minnesota in diesem Jahr, dann ist er das mit Sicherheit wert. Was man auch noch erwähnen sollte, ist, die Spieler steigen natürlich im Wert, wenn sie besser sind. Heißt also, wenn ihr euch einen ganz billigen Spieler, so wie Chris Copeland oder Anthony Bennett holt, könnt ihr vielleicht Glück haben, dass nach 1-2 Monaten, wenn die Trade-Phase losgeht, ihr vielleicht den Wert gesteigert habt und den dann für mehr wieder abgeben könnt und euch dann potenziell irgendeinen dieser Rückkehrer wie Durant, wie Bradley Beal und wie sie leisten, dann leisten könnt. Genau, ja, das vielleicht von uns. Wie gesagt, wir freuen uns wirklich, wenn sich noch ein paar Leute finden, die Bock haben mitzumachen bei uns in der Division. Ich glaube, das wird ein Spaß. Können wir ein bisschen quatschen und uns austauschen. Wenn ihr auch da Fragen habt, schießt los über Facebook oder schreibt uns eine Mail. Und das war's für heute. Insofern. Ja, lass mich noch ganz kurz einwerfen. Wir sind bei iTunes. Tatsächlich für die Leute, die es über Facebook noch nicht mitbekommen haben, ihr könnt uns ganz normal bei iTunes wie jeden anderen Podcast auch suchen. Einfach in die Suchleiste From Downtown fleißig abonnieren. Gerne auch das ein oder andere Sternchen dalassen, damit wir in den Ranglisten noch ein bisschen klettern. Ja, wäre cool, wir freuen uns riesig, wir wollen es so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen, ihr findet uns weiterhin auf der Webseite, wie ihr wollt, aber das ist jetzt eben auch ein Kanal, den viele, gerade die Apple-User, haben. Zu guter Letzt, so ein bisschen Ausblick für das, was wir in der Saison machen. Wir hatten es letzte Woche schon gesagt, wir werden jede Woche ein Team adoptieren. Das heißt, auf Wunsch von euch gucken wir uns ein Team ganz genau an, gucken uns die ganzen Spiele an, die Stats, wie hat sich das Team entwickelt, was ist so ein bisschen der Ausblick, welche Spieler sind uns aufgefallen. Und da wäre es cool, wenn ihr uns sagt, wer das erste Team der Woche sein soll. Schreibt es bei Facebook hin und ja, das Team wird sich dann zum Saisonstart ganz genau angeguckt. Ja, vielleicht dann nochmal ein paar Infos dazu. Wir haben uns überlegt, dass wir jedes Team einmal machen wollen. Wir wollen also jetzt nicht die Cavs 4-5 Mal adoptieren sozusagen. Ihr habt also echt die Möglichkeit, jetzt frisch aus allen Teams zu wählen. Das erste Team werden wir uns dann besonders reinziehen diese Woche, aber das wird dann auch nicht mehr mit Argusaugen betrachtet sozusagen oder ganz genau analysiert von uns. Wenn was passiert, natürlich, aber wir adoptieren es nicht noch ein zweites Mal. Also in dem Fall machen wir es, glaube ich, so erstmal, dass der Erste, der in der Kommentarsektion dran ist und sein Team nennt, das Team wird adoptiert nächste Woche. Sehr gut. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, viel Spaß beim Saisonstart. Es geht endlich los. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder mit den ersten Eindrücken. Und ja, ab jetzt werden die Augenringe aller NBA-Fans immer größer. From Downtown. Reingehauen.